Toilettenmann. Schau an, wie steckt mein frohes Lied doch an. Die Kinder in der Schule hält nichts auf ihrem Stuhle und Lehrer Schmidt brummt auch gleich mit. Die reine Mache Frauen, die halten ein und schauen und schließen dann den Chor sich an. La, la, la, la, la, la. Das sagt Karl Heinz. Na, das ist doch eins. Und kaum, dass man es hatte, da ist das Lied ne Platte. Und ich werd so noch einmal froh. La, la, la, la.